Aufgabe 8. Hallo Marion, hier ist Kerstin. Ich bin schon unterwegs, aber ich habe mich verlaufen. Im Moment stehe ich in der Seehofstraße, Ecke Frankfurter Straße. Das ist doch ganz in deiner Nähe, oder? Ich weiß aber nicht, ob ich rechts oder links abbiegen soll. Kannst du mir helfen? Ruf mich doch bitte gleich zurück. Du hast ja meine Handynummer. Tschüss!